Erster hört das Wort von Jahwe. Er spricht zu euch, Israel. Zweiter Jahwe sagt, macht es nicht wie andere Völker. Fürchtet euch nicht vor Himmelszeichen. Andere Völker fürchten sich davor. Dritter, die Götter der Völker sind Götzen. Man schnitzt sie aus Holz vom Wald. Künstler machen sie mit einem Messer. Vierter, man schmückt sie mit Silber und Gold. Man befestigt sie mit Nägeln und Hämmern. So fallen sie nicht um. Fünfter, sie sind wie eine Vogelscheuche im Feld. Sie können nicht sprechen. Man muss sie tragen, denn sie können nicht gehen. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Sie können euch nicht schaden. Sie können euch auch kein Glück bringen. Sechster, niemand ist wie du, Jahwe. Du bist groß. Dein Name ist groß durch deine Macht. Siebter, alle sollen dich fürchten, König der Völker. Das steht dir zu. Niemand ist wie du, unter allen Völkern. Achter, alle Götzen sind dumm und töricht. Sie sind nur aus Holz gemacht. Neunter, man bringt Silber aus Tarsis und Gold aus Afas. Künstler und Schmelzer machen die Götzen. Ihre Kleider sind aus blauem und rotem Stoff. Geschickte Leute machen alles. Zehnter, Jahwe ist der wahre Gott. Er ist der lebendige Gott und ewige König. Wenn er zornig ist, bebt die Erde. Die Völker können seinen Zorn nicht ertragen. Elfter sagt zu ihnen, diese Götter haben Himmel und Erde nicht gemacht. Sie werden von der Erde verschwinden. Zwölfter, er hat die Erde mit seiner Kraft gemacht. Er hat die Welt mit seiner Weisheit gegründet. Er hat den Himmel mit seinem Wissen ausgebreitet. Dreizehnter, wenn er donnert, hört man Wasser am Himmel. Er lässt Wolken aufsteigen. Er macht Blitze für den Regen. Er lässt den Wind frei. Vierzehnter, jeder Mensch ist erstaunt und versteht es nicht. Jeder, der Götzen macht, schämt sich. Seine Götzen sind falsch. Sie haben keinen Atem. Fünfzehnter, sie sind wertlos. Man lacht über sie. Wenn ihre Zeit kommt, sind sie weg. Sechzehnter, der Gott Jakobs ist nicht wie diese Götzen. Er hat alles gemacht. Israel ist sein besonderes Volk. Sein Name ist Jahwe der Heerscharen. Siebzehnter, pack deine Sachen zusammen. Du bist in Gefahr. Achtzehnter, Jahwe sagt, ich werde die Leute aus diesem Land werfen. Ich werde ihnen Leid bringen. Sie sollen ihre Fehler sehen. Neunzehnter, weh mir, ich bin verletzt. Meine Wunde ist schlimm. Ich dachte, ich kann das Leid ertragen. Zwanzigster, mein Zelt ist kaputt. Alle Zeltseile sind gerissen. Meine Söhne sind weg. Sie sind nicht mehr da. Niemand kann mein Zelt wieder aufbauen. 21. Die Hirten waren dumm. Sie fragten nicht nach Jahwe. Darum hatten sie keinen Erfolg. Ihre ganze Herde lief weg. 22. Hört. Ein Geräusch kommt. Ein lautes Geräusch kommt aus dem Norden. Es wird die Städte Judas zerstören. Sie werden ein Ort für Schakale sein. 23. Ich weiß, Jahwe, der Mensch kann sein Leben nicht selbst lenken. Ein Mensch kann seine Schritte nicht bestimmen. 24. Straf mich, Jahwe. Aber nicht zu hart. Nicht in deinem Zorn. Damit du mich nicht vernichtest. 25. Lass deinen Zorn auf die Völker fallen. Sie wollen dich nicht kennen. Lass ihn auf Familien fallen, die deinen Namen nicht rufen. Sie haben Jakob zerstört. Sie haben sein Land verwüstet.